Um in den Besitz des Goldes zu kommen, waren Wotan und Loge nach Nibelheim hinabgestiegen. Dort wurden sie Zeuge der Schreckensherrschaft, die Alberich mit Hilfe des Zauberrings errichtet hatte. Aber Loge gelang es, Alberich durch eine List dingfest zu machen. Gefesselt wie der Zwerg nun war, war auch die Macht des Ringes vorübergehend ausgesetzt. Der Ring des Nibelungen. 16-teilige Podcast-Serie von Regine Arem. Nach Richard Wagners gleichnamigem Bühnenkunstwerk. Episode 4: Alberichs Fluch. Mit Alberich im Schlepptau gelangten Loge und Wotan zurück an die Erdoberfläche. Immer noch lag ein fahler Nebel über der Landschaft. Da sind wir, mein Freund. Schau sie dir an. Da liegt sie vor dir. Die Welt, die du dir untertan machen wolltest. Hast du dir schon ein schönes Plätzchen für dich ausgesucht? Mistkerl. Elender. Binde mich los. Ich werd's dir heimzahlen, du. Ach, das gefällt dir nicht, Alberich? Jetzt haben wir dich in unserer Gewalt, wie du die Welt in deiner Gewalt haben wolltest. Es gibt kein Entkommen für dich. Es sei denn. Es sei denn? Es sei denn? Was kann ich tun, um mich aus meiner misslichen Lage zu befreien? Was wollt ihr von mir? Den Schatz. Alberich. Habgierige Gesellen. Wenn ich den Ring behalte, kann ich leicht auf den Schatz verzichten. Denn es wird mir nicht schwer fallen, mit seiner Hilfe an neues Gold heranzukommen. Und? Hast du dich entschieden? Löst mir die Fesseln. Ich rufe den Schatz herbei. Erst rufst du ihn. Also gut. Ihr Nibelungen in der Tiefe, hört die Rede eures Herrn. Bringt den Schatz aus der Dunkelheit hier herauf, ins Tageslicht. Schaut nur. Da. Da, aus der Felsspalte kommen sie angekrochen. Liebe Lunge. Was für eine Schande, dass meine Knechte ihren Herrn geknechtet sehen. Da drüben ladet ihr das ganze Gold an. Wird's bald. Ihr Faulpelze, schichtet einen schönen großen auf und die Augen dabei immer brav auf die Erde gerichtet. Keiner schaut hier herüber. Hopp, hopp, hopp! So schnell wie ihr gekommen seid, so schnell verschwindet ihr auch wieder. Hinunter mit euch in die Minenschächte. Und wie? Ich erwische euch beim Faulenzen. Ihr wisst ja, dass ich immer und überall bin. Ich habe meine Zeche gezahlt. Lasst mich jetzt gehen und gebt mir noch den Helm, Loge, den du in den Händen hältst. Von wegen. Der Helm ist Teil unserer Beute. Da. Auf den Haufen damit. Verfluchter Dieb! Ruhig, Blut. Dann muss mir Mime eben einen neuen schmieden. Hauptsache, ich habe noch den Ring. Übel ist's, wie ihr mich all meiner Habseligkeiten beraubt. Aber nun gut, ich gab euch alles. Jetzt bindet mich endlich los. Soll ich ihn freilassen? Ich bin zufrieden, bis auf eine winzige Kleinigkeit. Da ist noch dieser goldene Ring da. An deinem Finger, Alberich. Ich glaube, der gehört noch zum Schatz. Der Ring? Gib mir den Ring. Dann bist du frei. Nein! Lieber gebe ich dir mein Leben als diesen Ring. Dein Leben kannst du behalten. Ich will den Ring. Niemals. Er ist mein. Und da wird es immer bleiben. Ach ja? Dir gehört der Ring? Vielleicht können ja die Rheintöchter deinem Gedächtnis ein bisschen auf die Sprünge helfen. War das wirklich dein Gold da auf dem Grund des Rheins? Noch triumphierst du, Wotan. Aber ich warne dich. Überhebe dich nicht. Her mit dem Ring. Da hilft dir dein ganzes Reden nicht. Ich bin vernichtet. Unter den Traurigen bin ich der Traurigste. Und ich bin unter den Mächtigen der Mächtigste. Kann er frei? Bind ihn los. Fort mit dir in die dunklen Schluchten von Nibelheim. Du bist frei. Ich bin also frei. Wirklich frei? Dann will ich dir, Wotan, aus meiner neuen Freiheit einen ersten Gruß schicken. Verflucht bin ich, der diesen Ring unrechtmäßig an sich brachte. Und genau so soll auch der, der ihn in Zukunft trägt, verflucht sein, wer ihn besitzt. Den soll die Sorge, ihn zu verlieren, verzehren. Keine Freude soll er ihm bringen. Ja, mehr noch, der ihn hat, wird im Tode geweiht sein. Hörst du's, Wotan? Hörst du's? Der Herr des Rings wird in Wahrheit des Ringes Knecht sein. So segnet Alberich, bis er wieder an sich gebracht hat. In höchster Not seinen Ring. Behalt ihn und hab deine Freude daran. Meinem Fluch wirst du nicht. Hast du seinen Liebesgruß vernommen? Ach, gönne ihm doch seinen Geifer. Da sind sie. Sie sind zurück. Wie gut, euch beide heil und gesund wiederzusehen. Habt ihr gute Nachrichten für uns? Mehr als gute. Da drüben liegt der Goldschatz, der Freier freikaufen wird. Oh, wie habt ihr das angestellt? Mit List und Tücke. Und... Oh. Oh. Es wird heller. Der Nebel verzieht sich. Da. Da drüben kommt Freier. Mit... Fasold und Fafner, die auf dem Fuße folgen. Und schon verwandelt sich die Luft. Wie süß und lieblich auf einmal alles wird. Uns Göttern ging es schlecht, solange Freier fort war, aber jetzt, in ihrer Nähe, fällt wieder der Glanz ewiger Jugend auf uns. Geliebte Schwester, Freika! Endlich bist du zurück. Oh. Halt! Niemand berührt sie. Noch gehört Freier uns. Ihr kriegt sie erst zurück, wenn ihr uns das versprochene Gold dafür gebt. Dort liegt es. Ich werde euch davon einen Gutteil abgeben. Auf Freier verzichten zu müssen, schmerzt mich sehr. Wenn ich sie vergessen soll, dann müsst ihr das Gold vor ihrer lieblichen Gestalt so hoch aufschichten, dass sie am Ende ganz davon verdeckt ist. Nun gut. Freiers Gestalt soll das Maß für euer Gold sein. Dann werden wir hier zwei Pfähle in die Erde stemmen. Oh. Freier muss sich zwischen sie stellen. Sie wird erst frei sein, wenn sie von einer Wand aus Gold verdeckt ist. Loge, hilf ihnen. Was? Ich? Es widert mich an, diesem Schauspiel zuzuschauen. Was wir allein dir zu verdanken haben. Hilf mit, Donner. Lass uns Freyas Elend schnell beenden. Natürlich. Je schneller, desto besser. Hey, nicht so locker. Ja. Fest und dicht muss alles sitzen. Mal sehen, wo ich noch eine Lücke finde. Hier, kann ich noch durchschauen. Her mit dir, verstopf mir das Loch. Ruhig Blut, Fafner. Ruhig Blut. Und hier noch. Die Ritze da. Ich kann's nicht mehr anschauen. Wie beschämend für Freya diese unselige Prozedur ist. Wie konntest du ihr das nur antun? Noch mehr. Und hierher. Na los. Der ganze Schatz ist aufgebraucht. Ich denke, dass Freyas Gestalt jetzt vollends verdeckt ist. Mal sehen, ob auch wirklich alles abgedeckt ist. Da! Oben schimmert noch eine Haarsträhne. Wirf das Ding dort oben drauf. Wie? Diesen Helm hier? Na los! Mach schon! Gib ihm den Helm, Loge. Dann sind wir also fertig. Ihr könnt zufrieden sein. Freya, wo bist du? Ich kann dich nicht mehr sehen. Muss ich dich also gehen lassen? Oh. Was sehe ich da durch diesen Spalt? Es ist der Stern ihres strahlenden Auges. Wie er mich anblitzt. Und verführt. Solange ich das Auge der Lieblichen noch sehe, werde ich nicht von ihr lassen können. Habt ihr gehört? Ich kann euch nur raten, auch diese Ritze noch zu verstopfen. Aber ihr seht doch, dass der ganze Schatz aufgebraucht ist. Nicht ganz. An Wotans Finger glänzt doch noch ein Goldring. Mit dem wollen wir den letzten Spalt füllen. Wie? Dieser Ring? Um Freya auszulösen, wirst du ihn hier hinlegen. Fordert, was ihr wollt, aber um nichts in der Welt werde ich euch den Ring geben. Das war's dann. Du willst es nicht anders, Wotan. Freya, bleib bei uns! Oh, Hilfe! Hilfe! Wotan, ich warne dich. Was kümmert dich das bisschen Gold? Gib ihnen den Ring doch endlich! Redet, was ihr wollt. Der Ring bleibt mein. Oh, da! Die Kluft! Sie öffnet sich. Was für ein Licht? Was ist das nur? Wotan, besinne dich. Denk an den Fluch, der auf dem Ring liegt. Wer ihn besitzt, der ist ihm rettungslos ausgeliefert. Wer bist du? Ich bin Erda. Die Erdmutter. Ich bin die weiß, wie alles war und weiß, wie alles wird. Höre mir gut zu, Wotan. Ein düsteres Schicksal ist euch Göttern bestimmt. Alles, was ist, wird enden. Deshalb höre auf mich. Gib den Ring frei. Wie rätselhaft deine Worte klingen. Bleib doch, dass ich mehr erfahre. Ich habe dich gewarnt. Mehr kann ich nicht für dich tun. Nun, handle klug. Soll ich klug handeln, muss ich noch mehr wissen. Erda! Was hast du vor, Wahnsinniger? Ich will hier hinterher. Bleib hier, Wodan, und tu, was Erda dir gesagt hat. Bleibt stehen, ihr Riesen! Ihr kriegt, was ihr wolltet. Sollte ich endlich erlöst sein? Hier, ihr Riesen. Habt ihr den Ring? Komm, komm zu mir, Freya. Wurde. Du bist frei. Endlich. Und mit dir kehrt auch unsere Jugend zurück. Was soll das, Fafner? Raffst du etwa alles für dich allein zusammen? Ich will auch meinen Anteil. Dir war doch immer nur an dem Mädchen gelegen, Fasold. Das Gold hat dich gar nicht interessiert. Nur mühsam konnte ich dich zu dem Handel überreden, verliebter Idiot. Hättest du etwa Freya mit mir geteilt? Sicher nicht. So ist es also nur in Ordnung, dass ich auch den größten Teil von diesem Schatz bekomme. Du Mistkerl! Das werde ich mir nicht gefallen lassen. Ihr da! Ich rufe euch als Richter! Teilt den Schatz gerecht zwischen uns auf. Macht das allein unter euch aus. Lass ihm den Goldschatz, Fasold. Nimm du nur den Ring an dich. Schluss jetzt, du Betrüger! Mir gehört wenigstens der Ring. Er bleibt mir anstelle von Freyas Blick. Weg mit dir! Ring kriegst du nicht! Da! Ich hab ihn! Da ist er! Da hast du, was du verdienst! Jetzt kannst du dich mit dem Blick auf Freyas Augensterne begnügen. Den Ring rührst du mir nicht mehr an. Ich geh. Gehabt euch wohl. Und den hier lasse ich euch. Der Riese ist tot. Und schon hat sich die furchtbare Kraft des Fluchs erfüllt. Du dagegen kannst dich glücklich schätzen, Wotan. Zuerst bringt der Ring dir Freya zurück, und dann bringen sich deine Feinde noch im Streit um ihn um. Trotzdem ist mein Gemüt voll Sorge und Angst. Es gibt nur einen Weg, dies zu beenden. Ich muss hinunter zur Erda, um den tieferen Sinn ihrer Worte zu verstehen. Wo willst du hin, Wotan? In die Erdentiefe hinab? Und was ist mit der Burg, die dort oben in luftiger Höhe auf dich wartet? Einen hohen Preis habe ich für sie bezahlt. Die Burg, das Inbild deiner Macht, Wotan. Sie ist von Wolken ganz verhüllt. Aber das werde ich ändern. Die ganzen Schlieren und Dünste sammle ich zu einem tüchtigen Gewitter zusammen und fege damit den Himmel klar. Heda, ihr Wolken und Lüfte, ich rufe euch, her zu mir, sammelt euch zu einem Heer. Ja, ich, Donner, zeig euch den Weg. Kommt zu mir, ich baue euch die Brücke in den Himmel. Schaut nur dort oben, die Burg. Und ein mächtiger Regenbogen spannt sich zu ihr hinauf. Über die Brücke des Regenbogens kommt ihr zur Burg. Beschreitet sie mit leichtem, aber festem Schritt. Wie herrlich die Burg im letzten Glanz der Abendsonne leuchtet. Komm mit mir, Fricker. Die Burg sei ein Bollwerk gegen den Schrecken der Welt. So soll es sein. Kommt, Freya, Donner, Jafrika. Ihrem Untergang eilen sie zu, die sich so stark im Bestehenden wähnen. Fast reut es mich, dass ich mich auf sie eingelassen habe. Ihre Gesellschaft hat mich ziemlich verweichlicht. Manchmal wünschte ich, dass ein Feuer sie alle vernichtet. Rheingold! Wie hell und unschuldig war sein Glanz. Wie sollen wir seinen Verlust je verschmerzen? Wo ist es? Gebt uns das Gold zurück. Was ist das? Es kommt aus der Tiefe des Flusses. Es sind die Rheintöchter, die den Raub des Rheingolds beklagen. Lästige Brut, schüttel sie ab. Ihr da im Wasser, warum jammert ihr? Hört, was Wotan euch sagen lässt. Wenn euch der Glanz des Rheingolds fehlt, dann sonnt euch in Zukunft im Glanz der Götter. Verborgenen glänzt sein unschuldiger Glanz. Das Gold aber, das da oben bei euch im Tageslicht glänzt, wird euer Untergang sein. Der Ring des Nibelungen. 16-teilige Podcast-Serie von Regine Ahren. Nach Richard Wagners gleichnamigem Bühnenkunstwerk. Mit Bernhard Schütz, Martin Seifert, Martina Gedeck, Dominik Maringer, Lars Rudolf, Katrin Angerer, Volker Wackermann, Andreas Frakowiak, Max Hegewald, Patricia Calucci, Effi Rabsilber, Chris Pichler und Regina Lemnitz. Komposition: Felix Raffel unter Verwendung der Originalmusik Richard Wagners. Regieassistenz: Jonas Kühlberg. Ton und Technik: Peter Awa und Wenke Decker. Regie: Regine Arem und Peter Awa. Redaktion: Juliane Schmidt. Aufgenommen in Kunstkopf-Stereophonie. Ein Podcast des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2022.